Im Mittelpunkt unserer Sendung steht allerdings das mehr als einstündige Werk von Dorothea Hoffmann mit dem Titel Wunderkammer. 5 Werke für Orgel und je ein Instrument. Das Ganze ist sowas wie ein spirituelles Instrumentalwerk, das die Orgel mit 5 verschiedenen Soloinstrumenten kombiniert. Titel: Das Paradies für Harfe und Orgel, dann Kreuzigung für Posaune und Orgel, Judith für Viola und Orgel, Lukas für Cello und Orgel und schließlich Satz 5 der Jungbrunnen für Flöte und Orgel. Die Ausführenden sind Susanne Gassios, Harfe, Michael Gößmann, Posaune, Michael Krejcik, Viola, Peter Manz, Violoncello, Andreas Patterer, Flöte und an der Orgel Marius Popp. Thank you. Thank you.

Thank you. Der Jungbrunnen für Flöte und Orgel, die Nummer 5 aus dem Zyklus Wunderkammer von Dorothea Hoffmann. Wir hörten Marius Popp an der Orgel und Susanne Gassios Harfe, Michael Gößmann Posaune, Michael Krejcik Viola, Peter Manns Violoncello und zum Schluss Andreas Patterer Flöte. Concerto Barbarese in Bayern 2, jetzt mit einem Klavierkonzert und zwar von Hans Posegger. Dreisätzig ist dieses Werk, Allegro moderato con fuoco, Tranquillo und Vivace. Hans Posegger spielt den Solopart seines Konzerts zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Rudolf Albert, eine Aufnahme aus dem Herkulessaal der Münchner Residenz aus dem Jahr 1959. Thank you. Thank you.

Hans Posegga spielt sein Klavierkonzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Rudolf Albert. Eine Aufnahme aus dem Herkulessaal in München aus dem Jahr 1959. 1970 im Dominikanerbau in Bamberg entstand unsere letzte Aufnahme aus dem heutigen Concerto Bavarese, nämlich das Symphonische Capriccio Opus 40 von Philipp Mohler. Wir hören die Bamberger Symphoniker, die Leitung hat Ferdinand Leitner. Das symphonische Capriccio Opus 40 von Philipp Mohler. Das war eine Aufnahme von 1970 mit Ferdinand Leitner am Pult der Bamberger Symphoniker.